können ja mit einsteigen. Das wird wieder aufregend. Schäferhund Quattro läuft außer sich vor Freude um einen grauen Opel Kombi herum. Noch steht das Auto auf dem Hof der Polizeidirektion Dessau-Roßlau. Doch gleich geht's zum Einsatz. Quattro bekommt eine Weste mit dem Aufdruck Polizei um den Oberkörper gebunden. Ein kühner Sprung und der vierjährige Rüde sitzt im Kofferraum. Hör auf. Frank Weber kann das Tier nur mit Mühe beruhigen. Der 50-Jährige leitet die Diensthundeführereinheit der Polizei im Osten Sachsen-Anhalts. Auf Weber und seinen Fährtenhund wartet ein besonderer Einsatz. Die Delta 7270 hört. Haben wir Sie Einsatz für Graffiti-Hund? Höre. Fahren Sie Dessau über die Lohmannstraße, dort mehrere Schmierereien, Sachbeschädigung durch Graffiti. Einsatzkräfte schon vor Ort. Kommen. Empfangen. Melde mich zum Einsatz ab. Gemeinsam mit seinem Hund fährt Weber durch Dessau. Es geht vorbei an frisch sanierten Gründerzeithäusern und Bauhausarchitektur. Dessau gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Doch Weber findet, es gibt einen gewissen Makel. Wie in allen anderen Großstädten haben wir eigentlich fast tagtäglich mit Graffiti-Schmierereien zu tun. Und das ist ja eine Beschädigung nicht bloß, was die Hauseigentümer sehr verärgert, sondern ist auch ein optisches Problem und mittlerweile auch eine Straftat geworden. Rund 7000 neue Graffiti haben die Beamten in Sachsen-Anhalt vergangenes Jahr registriert. Tendenz steigend. Quattro soll diese Entwicklung zumindest in Dessau stoppen. Der Fährtenhund kann als einer von zwei Hunden bundesweit die Mischung aus Farbspray und Mensch erschnuppern. Das hat er in einer Spezialausbildung gelernt. Ja, hier in dem konkreten Falle waren es 14 Tage, die an unserer Diensthundführerschule in Breetsch durchgeführt worden sind. Das ist ein Zusatzlehrgang für einen Fährtenhund selbst. Weber hält mit seinem Wagen in der Willi-Lohmann-Straße vor einem Neubaublock. An der hellen Hauswand ein Graffiti, die Buchstaben VIC für Victory, mit Schwarz und Silber aufgesprüht. Der Lack ist schon trocken, der Täter über alle Berge, aber vielleicht trotzdem wieder auffindbar. Weber bekommt von seinen Kollegen eine Plastiktüte gereicht. Darin liegt ein Fließtuch, die Geruchsprobe, welche die Kollegen am Tatort gesichert haben. So, der gefertigte Geruchsträger wird jetzt mittels einer Tüte dem Hund geruchlich zum Animieren vorgehalten. Der Hund hat gelernt in seiner Ausbildung, aus dieser Tüte den Geruch aufzunehmen. Und in dem Bereich, wo wir uns relativ sicher sind, dass der Spurenverursacher auch gewesen ist, wird der Hund zum Einsatz gebracht und wird dann, wir werden sehen, was er sucht. Sitz. Riech. Quattro inhaliert den Geruch aus der Tüte und zerrt dann heftig an der Leine. Er führt Polizist Weber an Hauswänden entlang zur Hauptstraße, vorbei an einem Kindergarten, auf der Suche nach dem Sprayer. Keinen Kilometer entfernt, gleich hinterm Dessauer Hauptbahnhof. Andreas Dümke steht vor einer Garage mit einem großen Graffiti. Ein blauer Schriftzug in 3D, Brad, sein Pseudonym. Der 27-Jährige kommt häufiger hierher. An der Wand ist das Sprühen völlig legal. Das ist jetzt wirklich schon 10 Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Und lag eigentlich ja so an der Musik, die ich gehört habe. Also da ging es halt um Graffiti auf irgendwelchen Platten. Also damals hat man noch Schallplatten. Waren eben auch Bilder drauf, so zum Beispiel von irgendwelchen Zügen oder so. Und das ja, hat ihn fasziniert in einem bestimmten Alter. Dümke hat seine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, darunter noch eine dicke Mütze. Er sieht wie ein Rapper aus. Auf die Frage, ob er auch illegale Sprayer kennt, lächelt er und schweigt. Dümke ist eine Institution in der Dessauer Graffiti-Szene, ein Auftragskünstler. Wer eine Wand von ihm verschönert haben will, muss bezahlen. Der 27-Jährige freut sich, wenn er neue, kunstvolle Graffiti entdeckt. Das Polizeiprojekt mit den Suchhunden findet er maßlos übertrieben. Ich finde auch, dass wir in Dessau auch andere Probleme haben. Es ist sicherlich ein bisschen problematisch, ich kann mir es schon vorstellen. Ich habe ein Haus, da kommt einer, schmiert es voll, dann rege ich mich auf. Aber ja, es ist jetzt auch nicht kaputt, das Haus. Und das wird überstrichen. Sicherlich kostet Geld und ist ärgerlich, aber die Leute haben jetzt auch keinen umgebracht, dass man die mit Hunden jetzt verfolgt, am besten noch mit Kampfhubschraubern oder so. Dümke schüttelt den Kopf. Ja. Ein Zug rattert vorbei, es hat angefangen zu regnen. Der Künstler packt seine Dosen ein. Bei dem Wetter hat es keinen Sinn, am Bild weiterzuarbeiten. zu. Ausfallen, jawohl, schön suchen. Polizist Weber und Spürhund Quattro sind inzwischen an einem Parkplatz angekommen. Irritiert läuft Quattro hin und her. Nach unserer Einschätzung ist es so, dass der oder die Täter in diesem Falle hier ein Fahrzeug stehen gehabt haben und wir eigentlich keine Chance haben, den Täter weiter konkret jetzt und hier zu verfolgen. Wir versuchen heute noch ein bisschen was zu tun. Nach 10 Minuten ist die Tätersuche schon beendet. Quattro kann es gar nicht fassen. Er läuft nach links, er läuft nach rechts, nichts. Seit seiner Spezialausbildung im Februar ist er 5-mal als Graffiti-Spürhund eingesetzt worden, mit Teilerfolgen. Weber und Quattro laufen zurück zum Auto. Unterwegs kommen sie an zahlreichen kleinen Graffiti vorbei. Sie stehen schon seit Tagen, Wochen, Monaten an den Wänden. Zu alt für Quattro, um da noch irgendetwas zu erschnuppern.